Telekom Fernsprecher Sonnenallee 43 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören neben einigen Spatzen ein leerstehender An- und Verkauf-Entrümpelungen-Laden sowie ein orientalischer Süßigkeiten- und Backwarenladen. Der heißt Matia oder so ähnlich. Ansonsten, außer dem Schild einer Frauenärztin Dr. Med. Birgit Radisch, keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.